Português do Brasil. Feliz Natal. Weihnachten. Brasilianisch und Portugiesisch. O Natal. Voll. Brasilianisch und Portugiesisch. Cheio. Leute, die die Schaufenster anschauen. Pessoas olhando as vitrines. Anschauen. In Brasilien sowie in Portugal. Olhar. Liste. Brasilianisch und Portugiesisch. A lista. Anzug. O terno. Braun. Marrom. Turnschuhe. Os tênis. Pullover. O pullover. Nachthemd. A camisola. Regenmantel. A capa de chuva. Grau. Cinza. Ausziehen. Brasilianisch und Portugiesisch. Tirar.